Name ist SAP Doppel-DRM. Was ist los, ihr arschgefickten Haut? Was wollt ihr kleinen Fotzen machen, wenn der muttergefickte Uzi-Mob kommt? Ey, sie kommen direkt aus der Hölle, Mike ist deaf. Louis Lone, yes, yo. James Jenkins, DJ Crucifix. Ihr Nutzen. Was willst du tun, wenn die Dunkelheit sich über alles legt? Sie werden eure Seelen fressen und euer gottverdammtes Blut trinken. Es sind die muttergefickten Geister. Uzi-Mob, 666 in euren Nuttengesichter. Du willst rappen, doch es klappt nicht. Du bist nicht krass, schick mir den Termin per SMS. Ich bringe meine Axt mit. Ich schreibe diese Texte gerade im Knast, du Spaß. Guck dich an, etwas an der Fresse passt nicht. Untergrund Terrorflows, ich hänge nur am Block, mein ich. 20 für Rap, aber sterbe für den Mob. Sub Machine Guns für die 257 Blast. Ich rap wie der Beste und du Lumpen so wie Stiebers. Alle meine Freunde trifft ab wegen mir. Die Jews will was schreiben, aber hat's nicht kapiert. Ey, Rapper ficken Groupies und singen von Liebe. Das ist Köln, wir haben im Wappen die Ziege. Ich bin nicht sozial kompatibel, weil ich jeden erschlag. Ich hab mit dem Teufel nen Knebelvertrag. Ich ficke deine Mutter und du Hure, so freut mich. Yeah, wir haben deine Muse gekreuzigt. Ich pumpe meine Worte in den Beat voller Hass. Wenn ich den Fernsünder nutze, klingt's wie der Bass. Ich bin krass, der Satan schaut zu mir auf. Denn während ich rappe, nehme ich Snuff-Movies auf. Alle feuern mich an und ich feuer zurück. Ich zück meine Uzi und besorg mir mein Glück. Mein Glück ist, dass es keine Todesstrafe gibt. Ich geh nicht vor die Scheißtür ohne meine Klick.